blühst du so traurig im Garten allein? The Last Rose of Summer. Das WDR3-Funkhauskonzert, inspiriert vom irischen Volkslied. Mit dem Geiger Sergei Malow und der Pianistin Irina Sacharenkova. WDR 3 lädt ein. Am Freitag um 18 Uhr im WDR-Funkhaus in Köln. Mehr Informationen auf wdr3.de. Es ist 19 Uhr. WDR aktuell. Die Nachrichten mit Nina Lendfür. Guten Abend. In den USA gibt es inzwischen mehr Details über den Attentäter von Las Vegas. Die Ermittler suchen noch nach dem Motiv des 64-Jährigen. Aus den USA, Mark Hoffmann. Wie US-Medien berichten, war der mutmaßliche Schütze von Las Vegas Multimillionär und leidenschaftlicher Spieler. Sein Geld habe der pensionierte Buchhalter unter anderem mit Immobiliengeschäften gemacht. Nachbarn und Angehörige beschreiben ihn, mehreren Berichten zufolge, als unauffälligen Mann. Für die Polizei war dieser ein unbeschriebenes Blatt. Und doch sind die Ermittler inzwischen überzeugt, dass das Blutbad während eines Country-Musikkonzerts geplant und vorbereitet war. Vom 32. Stock des Mandalay Hotels aus soll der Mann im Dauerfeuer auf die Konzertbesucher geschossen haben. In seinem Hotelzimmer dort hat die Polizei 23 teils unterschiedliche Waffen gefunden. In Stockholm sind die diesjährigen Nobelpreisträger für Physik bekannt gegeben worden. Ausgezeichnet werden die US-Forscher Rainer Weiss, Barry Barish und Kip Thorne. Die Nobel-Jury würdigt damit den ersten Nachweis sogenannter Gravitationswellen. Jan Friese, WDR Wissenschaft. Es war eine absolute Sensation, als 2015 dieser Sound zu hören war. Kilometerlange Messapparaturen des LIGO-Observatoriums in den USA hatten erstmals sogenannte Gravitationswellen registriert. Sie entstehen, wenn zum Beispiel schwarze Löcher kollidieren oder riesige Sterne explodieren. Die entstehenden Gravitationswellen breiten sich unsichtbar aus, laufen durch alles hindurch und quetschen oder strecken dabei das Grundgerüst des Universums, die sogenannte Raumzeit. Auch Planeten, Häuser, Menschen werden gestaucht oder gedehnt. Allerdings so minimal, dass man lange Zeit glaubte, dies sei kaum zu messen. Weitere Meldungen im Überblick. Bundespräsident Steinmeier hat am Tag der Deutschen Einheit zu gegenseitigem Verständnis aufgerufen. Auf der zentralen Einheitsfeier in Mainz sagte Steinmeier, die Bundestagswahl habe deutlich gemacht, dass neue Mauern im Land entstanden seien. In diesem Jahr richtet Rheinland-Pfalz die Einheitsfeiern aus, unter anderem mit einem großen Bürgerfest in Mainz. Ein Generalstreik hat heute weite Teile des öffentlichen Lebens in der spanischen Region Katalonien lahmgelegt. In Barcelona blieben die meisten Geschäfte und auch die Metrostationen geschlossen. Mehrere hunderttausend Menschen gingen auf die Straße. Sie demonstrierten gegen die Polizeigewalt beim Referendum und für eine Unabhängigkeit ihrer Provinz vom spanischen Zentralstaat. Die Regierung der Palästinenser hat das erste Mal seit 3 Jahren im Gazastreifen getagt. Ministerpräsident Hamdallah reiste mit 120 Mann aus dem Westjordanland an. Die radikale Hamas in Gaza hatte kürzlich im Palästinenser Machtkampf eingelenkt. WDR aktuell. Aus der Region. Der Ire Sam Bennett hat den Münsterland-Giro für Radsportprofis gewonnen. Am Ende der fast 193 Kilometer lange Strecke von Wadersloh im Kreis Warendorf nach Münster siegte Bennett im Fotofinish. Michael Reinhardt für WDR aktuell. Nach mehr als 4,5 Stunden hatten heute gleich 3 deutsche Radprofis das Nachsehen. Phil Bauhaus aus Bocholt, André Greipel aus Hürth und der Erfurter Supersprinter Marcel Kittel belegten die Plätze 2, 3 und 4. Neben den Profis waren auch mehr als 4000 sogenannte Jedermannfahrer an den Start gegangen. Sie kamen aus dem ganzen Bundesgebiet und dem benachbarten Ausland. Die Strecke war gut besucht und die Stimmung insgesamt sehr gut. Ein Teilnehmer aus dem Rheinland meinte nach seiner Zielankunft, im Münsterland haben die Menschen den Radsport im Herzen. Und so wird das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Heute Nacht ist es anfangs trocken, zum Morgen hin regnet es wieder vereinzelt, dabei 11 bis 7, im Rothaargebirge und in der Eifel bis 5 Grad. Morgen gibt es dann auch wieder viele Wolken, es bleibt dabei aber meist trocken. Im Rheinland gibt es auch Auflockerungen und es wird windig mit starken bis stürmischen Böen. In Iserlohn dann bis 13 Grad, in Essen bis 14 und in Herzogenrath bis 15 Grad. Der Donnerstag wird regnerisch, stürmisch und auch noch etwas kühler. Das war WDR aktuell. WDR 3 Hörspiel. mit Nicola Triebe. Guten Abend. Heute, am Tag der Deutschen Einheit, erinnern wir an das wohl musikalischste Kapitel der Propaganda für den Sozialismus. Die wurde in der DDR auch von einem Musikkollektiv vorangetrieben, bestehend aus jungen Schriftstellern und renommierten Komponisten. Mit dabei waren unter anderem Manfred Krug, aber auch der Kampfgruppenchor des Staatlichen Rundfunkkomitees. Das gemeinsame Ziel: die eigene Moral stärken und das feindliche System kaputt singen. In WDR 3 hören Sie jetzt die Hofsänger des Sozialismus, präsentiert vom ostdeutschen Kultmoderator Jürgen Kuttner. Meine Damen und Herren, wir stehen jetzt im 5. Jahr seit der Wiedervereinigung unseres Vaterlandes in Frieden und Freiheit. Berlin wird leben und die Mauer wird fallen. Heute Morgen hatte Honeckers letzte politische Stunde geschlagen. Das sind 98,85%. Atemberaubend, dramatisch, historisch. Die Mauer wird in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben. Mr. Gorbatschow, tear down this wall. Der Generalsekretär des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands wurde Genosse Erich Honecker gewählt. Brandt zeigt sich am Fenster, Willy Brandt zeigt sich jetzt in der ersten Etage des Hotels und das Volk. Ich bin ein Berliner. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Und ich stelle die Frage: Welche Persönlichkeiten haben sich jetzt entwickelt in diesen herrlichen Kollektiven der sozialistischen Brigaden? Sie haben das Beste, was Sie haben, dem Kollektiv gegeben. Und das Kollektiv hat Ihnen geholfen, sich weiterzuentwickeln und sich schneller zu entwickeln. Wir haben einen Dichter und einen Komponisten. Die sind sich nicht zu schade. Die Hofsänger. Hits für Schweine, Sputniks, Mauerbau. Von Markus Heumann. Partei ist das Rückgrat der Arbeiterklasse. Partei, die Unsterblichkeit unserer Sendung. Durch unsere Sendung führen Walter Ulbricht, Generalsekretär der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Freundschaft. Hallo und herzlich willkommen, liebe junge Menschen. Und Jürgen Kuttner, Moderator und Telefonist beim ORB, außerdem Ansager der bolschewistischen Kurkapelle Schwarz-Rot. Wir geraten jetzt in ein Kapitel ostdeutscher Kulturgeschichte, das meinen Job hier unabdingbar macht. Einige von Ihnen werden ja lesen können und so kennen die Alphabeten unter Ihnen vielleicht auch Klappentexte und Nachworte. Die waren im Osten nötig, weil die Leute in den Büchern Sachen lasen, die sie so nicht lesen sollten. Um also sicherzustellen, dass ein Buch auch richtig gelesen wird, war es sehr praktisch, Klappentext, Fußnoten und Nachwort zu haben. Um sicherzustellen, dass Sie in dieser Sendung auch das Richtige hören und nicht nur das, was Sie hören wollen, habe ich mich entschlossen, hin und wieder Brücken eines angemessenen Verständnisses zu machen. Ist alles klar, ja? Ist jetzt allen Genossen klar, frage ich, dass es nicht um Literatur geht und auch nicht um höhere Philosophie, ja, sondern dass es um einen politischen Kampf geht zwischen zwei Systemen. Was liegt bei dem, was Sie erwartet, näher, als sich mit Historikermine auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu begeben und nachdenklich und ganz fürchterlich betroffen zu sein. Näher liegt natürlich, seinen Spaß zu haben, zu staunen und der Geburt seltsam komischer Musik aus dem Geiste von eher poesiearmen Parteitagsbeschlüssen beizuwohnen. Doch auch hier bewahren die Worte des großen Vorsitzenden Walter Ulbricht ihre Denken Gültigkeit. Denken ist die erste Bürgerpflicht. Denken ist die erste Bürgerpflicht. Drum wähle Wohlstand und Glück. Auch deine Stimme verdient's Gewicht und stärkt unsere Republik. Aber alles der Reihe nach. Neue Staaten brauchen erstmal eine Nationalhymne, sonst sind sie kein ordentlicher Staat. Aber auch sonst wird in der DDR viel gesungen. Geburtstagsständchen für große Männer. Stalin führte uns zu Glück und Frieden und beirrbar wie der Sonne flog. Langes Leben sei dir noch erschienen, Stalin, Freund, Genosse, treu und klug. Eigenartige Coverversion westlicher Schlager. Schließ die Badehose ein, lass das Baden lieber sein, denn der Ami schießt am Wannsee. Und Marschlieder voller Love and Peace. Freundschaft, Einheit, Frieden rangierte übrigens 1951 ganz oben auf der Playlist der von Erich Honecker dirigierten Freien Deutschen Jugend. Der Komponist, der Wiener André Asriel, ist Meisterschüler Hans Eislers, ein jüdischer Kommunist, gerade eben aus dem englischen Exil nach Deutschland übergesiedelt, nach Deutschland Ost. Mitte der 50er Jahre allerdings war ich der Ansicht, dass die Zeit der Massenliederei, also des Marschliederschreibens, vorbei wäre. Die neuen Lieder, die mir vorschwebten, sollten nicht mehr marschierbar sein und sie sollten auch nicht mehr von Massen gesungen werden, sondern sollten über die Medien kommen, über die Schallplatte, in Veranstaltungen, im Kabarett und so weiter. Ich habe damals angefangen, den Brechtschen Vorschlag, man solle auf die Agitationsbewegung der kommunistischen Kulturgruppen zurückgreifen, vor 33, ernst genommen. Freundschaft, Freundschaft. Wie bei allen genialen Ideen, etwa der Erfindung des Rades, ist auch in unserem Fall der Erfindung tagesaktuell politischer Songs ein eindeutiger Urheber nicht auszumachen. War es der Jazzfan Asriel, dem die Links-2-3-Musik keinen Spaß mehr machte, oder der Lyriker Heinz Karlau, der es vom ungelernten Arbeiter zum FDJ-Traktorist und schließlich sogar zum Meisterschüler Brechts gebracht hatte. Eines Tages kam jemand zu mir und fragte mich, ob ich, weiß nicht, wer es war, ob ich nicht Lust hätte, in so einem Kollektiv mitzumachen. Und da erinnerte ich mich der Brechtschen Vorschläge. Und dann war mein Vorschlag, man solle doch aus dem Fernschreiber die aktuellsten Meldungen nehmen, solle die uns hinlegen. Dann würden wir dichten und dann könnten die Leute die Texte anschauen, ob sie einverstanden sind. Und dann könnten die Komponisten das komponieren. Und am Abend könnte man das schon produzieren. Rundfunk der DDR. This is GDR Radio. Radio GDR. Ici la radio de la RDA. Und so geschieht es ab 1957 allwöchentlich im Ostberliner Funkhaus in der Leperstraße. Was da in Saal 2 aufgenommen wird, wandert nach der Sendung unter dem seltsamen Signum MDRA in die Archive. Soll heißen, Musik, das revolutionäre Arbeiterlied. Diese Lieder wurden jeweils an einem Freitag aufgenommen, weil am Sonnabendvormittag, so gegen 11, eine Sendung eingeplant war. Werner Busch, Musikredakteur bei Radio DDR. In der immer drei dieser Songs gespielt wurden. Wir mussten also am Freitag immer drei hochaktuelle Songs produzieren, also wo die auf alle Fälle gesendet wurden. Und dann wurden sie noch nach Gebrauch verstreut im Programm. Ich kam also nachmittags um 15 Uhr hin und die Redakteure waren im Besitz der für die nächsten 24 Stunden verbindlichen politischen Wahrheit. Der Schriftsteller Rolf Schneider war als Hörspielautor oft in den Studios der Naleperstraße. Was lag für den freien Mitarbeiter also näher, als sich in der Redaktion nebenan noch ein kleines Zubrot zu verdienen? Immerhin 300 Mark der DDR pro Propagandanummer. Es war ein größerer Topf von Themen da, aus dem sich die beiden Autoren, die zur gleichen Zeit dem stellvertretenden Chefredakteur gegenüber saßen, sich denn ihre jeweils zwei, manchmal können es wohl auch drei sein, herausnahmen. Dann wurde jeder dieser Autoren in ein eigenes Zimmer gesetzt und fing an zu dichten. Ich habe für diese beiden Texte in der Regel so eine Stunde gebraucht, habe sie dann brav in die Maschine gehämmert, die da auch in dem Zimmer stand. Dann ging man wieder zum Chefredakteur und der hieß den Text gut. Und dann war der eine Stunde später anmarschierende Komponist zur Stelle und fing an, die Sache zu komponieren. Schrieb dann eine kleine Partitur, das war dann im Regelfall so gegen 6, 7 zu Ende. Und dann war immer der Herr Ley dazwischen, der Intendant, der hat den schönen Satz auf gedichtet, ist schön, müssen wir nur noch sehen, ob es politisch stimmt. Band Musik, das revolutionäre Arbeiterlied Nummer 18, aufgenommen am 6. Oktober 1957. Der Satellit. Komposition Jean-Kurt Forrest, Text Walter Victor. Und es singt der tolle Chor der Kampfgruppe des Staatlichen Rundfunkkomitees. Der neue Mensch war 40 Jahre alt. Seiner roten Siegesfahnen wehte. Man fehlt mächtigen Sinnen des Planeten. Da stieß er vor schon in den Weltenraum. Sein Stern umflog die Erde hoch und weit. Die Erde hoch und weit. Die Botschaft viele tausend Male. Einer neuen Zeit. 25 Mal ist jetzt der rote Stern um die Erde herumgerast und hat eine Strecke zurückgelegt, die fast zweimal zum Monde und zurück bedeutet. Es ist nicht mehr daran zu deuteln. Es ist kein Bluff, keine Propaganda. Es gibt tatsächlich diesen künstlichen Mond und es ist ein sowjetischer. Der erste Sputnik im All erschreckte die westliche Welt ja tüchtig. Der erste Mensch im All, Juri Gagarin, faszinierte beiderseits des Eisernen Vorhangs. Wer den russischen Bauernsohn in militärischer Tracht, aber mit vor Aufregung offenen Schnürsenkeln zu Chruschtschow auf die Bühne stolpern sah, sah zugleich das unübertroffen freundlichste Gesicht des Sozialismus. Und so wollte in den 60er Jahren im Osten jeder, der noch nicht von den Segnungen des Bartwuchses betroffen war, Kosmonaut werden. Ich natürlich auch. Amerika stopft Affen in die Satelliten und jagt sie halblebendig in den Raum. So etwas kann man heute nur noch Affen bieten, denn einem Menschen imponiert das kaum. Lass die Schimpansen doch in Ruhe und lernt vor allem eins dazu. Im Weltraum siegte die SU. Der Sozialismus siegt, wie im Himmel so auf Erden. Für die Interpretation solch auch politisch ziemlich abgespaceder Musik war unter anderem der gelernte Opernsänger und Oberleutnant AD der Nationalen Volksarmee Karl-Heinz Weichert zuständig. Die SU hatte den Titow nach oben geschossen mit einer Rakete. Und das war ja der Erste, der den Erdball mehrere Tage umrundete. Und da kam dann eine Meldung hinterher, dass die Amerikaner, anstatt Menschen zu befähigen, in den Weltraum zu steigen, sich Schimpansen nehmen. Dass die Russen da mitziehen können und dass die eben auch das alles haben, das hat uns ja doch ein bisschen mit Stolz gemacht. Immer am Arsch der Welt hängen ist da auch nicht schön. Und lernt vor allem eins dazu, im Weltraum siegte die SU. Zugegeben ist mancher Mist dabei gewesen. Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen. Als Herr Chruschtschow am Ruder war, hatte der plötzlich den Vogel mit der Maisproduktion. Auf allen Feldern wurde plötzlich Mais angebaut. Mal abgesehen von den Offenstellen für die Rinder, wo uns tausende Tiere kaputt gegangen sind, weil die auch im Winter nicht mehr reingeholt wurden. War eine völlig neue Situation für die Viecher. Aber mit dem Mais. Und lieber Freund Nikitas Sergejewitsch Chruschtschow, seien Sie überzeugt, dass nach Ihren Ratschlägen und Ihrer Kritik auch der Mais besser angebaut wird bei uns. Nikitas Sergejewitsch sagt, das heißt mehr Fleisch, mehr Speck und mehr Butter, jawohl. Nikita Chruschtschow, jener KPDSU-Generalsekretär, von dem die DDR zwischen 53 und 64 das Siegen zu lernen hatte, meißelte sich ins Herz eines jeden DDR-Bürgers, vor allem mit Errungenschaften bäuerlich-sowjetischen Erkundungsgeistes. Den Rinder offenstellen und der Wurst am Stängel, im Westen auch als Mais bekannt, übersah der Gedanke der Freilandhaltung von Rindern nur die in tragischer Weise unterschiedlichen klimatischen Gegebenheiten im Osten Deutschlands und in den fernen asiatischen Sowjetrepubliken, so schien die grenzenlose Produktion von Mais der lang gesuchte Schlüssel zum kommunistischen Schlaraffenland. Wer also die Wurst am Stängel in der Hand, das Paradies zu schauen glaubte, dem flogen, und das muss hier einleuchten, auch die Lieder nur so ins Maul. Da habe ich ein Lied gesungen. Über das habe ich mich im Nachhinein auch geärgert, weil ich es für völligen Blödsinn hielt. Das ging etwa so. Die bekannte Sau Jolante hatte einstmals eine Tante, die so dünn war wie ein Reis, denn sie fraß noch keinen Mais. Und weil es nun mal nicht fein ist, wenn man dünn und auch ein Schwein ist, da entsandte die Jolante einen Brief an ihre Tante. Liebe Tante, schrieb Jolante, du als meine Anverwandte bist zu dünn, ach wie ein Reis, denn du frisst ja keinen Mais. Dieser Umstand ist sehr kläglich und durchaus nicht mastverträglich. Schämen solltest du dich, Tante. Dieses schrieb die Sau Jolante. Ach, Jolante, schrieb die Tante, dass ich das nicht gleich erkannte. Ja, das Leben ohne Mais ist doch wirklich nicht sehr schön. Was du schriebst, ist Offenbarung. Ändern wird sich meine Nahrung. Ausgetilgt wird jetzt die Schande, schrieb die Tante an Jolante. Ach, wie freute sich Jolante über ihre kluge Tante. Beide fressen, wie man weiß, jetzt gemeinsam nichts als Mais. Ihr Verhältnis wurde netter und die Tante endlich fetter. Schönen Gruß noch von der Tante und der klugen Sau Jolante. Ich bin mal in der Pfanne gehauen worden, ich hatte einen Titel geschrieben, die Heidi von der Hühnerfarm, hatte ich da komponiert, so als deftige, rustikale Polka, so. Dann hat mich erst einmal Dorias auseinandergenommen. Und dann bin ich von unseren hier in die Pfanne gehauen worden, in der Weltbühne. Ja, die würde heute sagen, das will ich, lass mich mit dem Ding in Ruhe. Die Heidi von der Hühnerfarm, die mögen alle Hennen gern. Beim Tanz jedoch betört ihr Scham die Jungs aus nah und fern. Die Klasse gibt uns Kraft und Mut und die Richtung die Partei. Mit Walter Ulbricht kämpft sich gut voran die Straße frei. Die Volkswirtschaft der Deutschen Demokratischen Republik ist innerhalb weniger Jahre so zu entwickeln, dass die Überlegenheit der sozialistischen Gesellschaftsordnung gegenüber der Herrschaft der imperialistischen Kräfte im Bonner Staat eindeutig bewiesen wird und infolgedessen der Pro-Kopf-Verbrauch unserer werktätigen Bevölkerung mit allen wichtigen Lebensmitteln und Konsumgütern den Pro-Kopf-Verbrauch der Gesamtbevölkerung in Westdeutschland erreicht und übertrifft. Walter Ulbricht, Multifunktionär und sechselndes Gegenstück zum Rheinländer Adenauer. Ulbricht ist der Skrupelloseste unter den Skrupellosen, der Eisige unter den Kalten, der Robespierre der SED, der deutsche Lenin in Haltung, Geste und Bart. Ulbricht also war ja nicht nur erster Sekretär des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, die er bis zum Ende der DDR mit der NDPD, der LDPD, der CDU, der FDJ, dem DFD sowie kleineren Splittergruppen eine große Koalition bildete, sondern auch Staatsratsvorsitzender, Ehrenpionier, Namenspatron eines Fußballstadions sowie des bedeutendsten Chemiebetriebes der DDR und Experte für Ernährungsfragen im Klassenkampf. Auch den Erkenntnissen der Wissenschaft soll man nicht zu viel Butter essen, weil das die Arteriosklerose fördert. Das ist der Grund, warum ich nicht so viel esse, weil ich nicht nur die Adenauer-Regierung, sondern auch einige andere Regierungen in Westdeutschland überleben möchte. Tante Lisa aus dem Westen dachte sich, es ist am besten, meinen Bruder zu besuchen. Und sie buk auch einen Kuchen. Alte Liebe kann nicht rosten. Und so fuhr sie denn nach Osten, dass sie selber einmal seh, was das ist, ne LPG. Auf der Fahrt dann mit dem Zug einst den Atem ihr verschlug. Tante muss am Schlagbaumposten Schröders NATO-Posten kosten. Doch darauf sind bald zu sehen Felder weit und LPG'n. Alles sauber und in Stand, das find Tante allerhand. endlich auf der Bahnstation, da ist auch der Bruder schon. Lisa fällt ihm um den Hals, großen Kuss, jawohl, da knallt. Und sie sieht dabei voll Glück, Mensch, dein Anzug, der ist schick. Tante sagt dazu und lacht, Karl, hast du dich rausgemacht. Nach dem Kaffee trat man dann einen kleinen Rundgang an. Wieder war ihr Eindruck stark, erstens vom Maschinenpark, ebenso in allen Fällen, bei den kleinen und Großviehställen, beim Kulturhaus groß und schön, blieb der Mund ihr offen stehen. Eine Woche lief und rannte durch das Dorf die gute Tante, manchmal gar vor Schweiß sie triefte, weil sie wirklich alles prüfte. Schließlich, als sie alles kannte, rief die weitgereiste Tante, wunderbar erscheint sie's mir. Menschenskind, ich bleibe hier. Hätte es Tante Lisa aus dem Westen tatsächlich gegeben, so wäre sie bei ihrer Übersiedlung in den sozialistischen Märchenwald vermutlich umgerannt worden von denen, die in die andere Richtung wollten. Als das Lied im Februar 61 produziert wurde, trieb die Fluchtwelle aus der DDR einem neuen Höhepunkt entgegen. In den ersten 8 Monaten des Jahres bis zum Mauerbau verließen 155.000 Menschen die DDR. Es ist notwendig, dem Volk die volle Wahrheit zu sagen. Die DDR stand damals mit dem Rücken zur Wand. So hat sie eigentlich immer gestanden. Bloß manchmal konnte sie das Gefühl haben, man steht etwas unabhängiger von dieser Wand. Oder es ist eine kleine Distanz zwischen Wand und Rücken da. Und vis-à-vis dem Untergang hat man als Pfiffemann im Wald, im Dunkeln, etwas behauptet, meinend, wenn man es behauptet und ausspricht, dann passiert es schon. Manche haben es gemacht aus Überzeugung und aus der politischen Situation heraus. Manche haben es gemacht, um sich darzustellen. Manche haben es gemacht, um sich auszuprobieren. Manche haben eine Rolle gespielt, also wie der Schauspieler eine Rolle, haben sich in die Rolle dessen hineinversetzt, der also sowas machen muss, laut Regieanweisung. Und so ist eine Vielfalt von Motivationen möglich. Und wenn ich mir heute hier diese Kartei angucke, da geht es mir so, wie wenn ich ein altes Fotoalbum aufschlage. An der einen Stelle schmunzle ich, an der anderen Stelle schüttle ich mit dem Kopf und ja, sage, so ist es eben halt gewesen. Und bei manchen Titeln denke ich, mein Gott, man könnte sie vielleicht heute noch vertreten. Nicht diese Nazi-Richter, die sich in eine Weise fortgesetzt haben. Das ist eben noch aktuell. Band MDRA 855. In eigener Sache, Dr. Servatius. Aufgenommen am 14. April 1961. Musik Günther Schwarz, Text Jens Gerlach. Singt Manfred Krug. Mein Name? Servatius, Rechtsanwalt. Alter Offizier. Trug Orden auf der Brust, hochverdient. Glauben Sie mir. Bewies in Nürnberg schon, dass ich sehr befähigt wurde und wird mir in Bonn von höchster Stelle bestätigt. Verteidigen und Kamerad Eichmann, an sich schuldlos mein Klient, hat nur seine Pflicht getan, was sich deutsches Wesen nennt. Judengericht in Jerusalem, befangen, lehn ich ab. Erstens Juden und außerdem wohl verwandte im Massengrab, hä? Prozess sowieso Skandal. Ist ja gelacht. Bonn hat längst gezahlt und wieder gut gemacht. Drum verhindere ich jedenfalls, dass Eichmann Namen nennt. Geht um Kopf und Hals von Leuten, die man kennt. Wäre doch allerhand, wenn man die auch noch verklagt. Kein Name wird genannt. Wer hat da Globke gesagt? Einen Globke haben wir uns nicht geleistet, trotz Melzheimer, trotz Vinzenz Müller in der Nationalen Volksarmee. Das ist der zweitmächtigste Mann im Staat. Das wäre also hier gewesen. Ein Mann im Range Honeckers, ein ehemaliger Rassejurist, der Nazis gewesen hat. Das haben wir uns nicht erlaubt. Das war natürlich auch ein Teil jener Antifa-Lüge, wie wir heute gerne sagen. Es war eines der Lockmittel für sensible Gemüter, für diesen Staat zu optieren. Ich kann mich erinnern, dass mein alter Freund und Kollege Günter Kunert, der eine jüdische Biografie hat und den sie nun, weiß Gott, auch böse gebissen haben hier wieder und wieder und der lange hier geblieben ist, als letztes Argument für sein Hiersein immer gesagt hat, ich möchte nicht in einem Staat leben, wo ich morgen dem Mörder meines Vaters auf dem Bahnsteig begegnen kann und ich kann nichts dagegen unternehmen. Das war schon ein Argument für die DDR. Mein Name? Servatius, Rechtsanwalt, alter Offizier. Hab noch Platz auf der Brust für ein Bundesverdienstkreuz. Danken Sie mir! Manfred Krug. Ich fand sein laienhaftes Genie auf dem Gebiet der Musik, denn er hatte also keinerlei musikalische Ausbildung und hat aber wie ein Gott gesungen. Also das war für mich so der Typ des wiederauferstandenen alten Jazzsängers aus Amerika. Es gab halt, wie gesagt, da ich manche Sachen ein bisschen in Richtung Jazz gemacht hatte, zunächst mal einen großen Mangel an Interpreten, weil, wie wahrscheinlich bekannt ist, der Jazz eine sehr fragwürdige Sache war in der damaligen DDR. Also eine Sache, die mehr oder weniger bekämpft wurde. Es war sicherlich auch ein bisschen sozialistische Romantik von meiner Seite, weil ich mir sagte, das ist das Proletariat, das begabte Proletariat. Das begabte, in unserem Fall singende Proletariat, hatte es nun nicht immer einfach in der DDR. Da Marx und Engels eine nicht wegzuleugnende Distanz zum Jazz hatten, Lenin beim besten Willen nicht als Beatnik zu denken war und nur reaktionäre bürgerliche Kongresse den Walzer tanzten, nicht aber klassenbewusste Arbeiter, diese gleichwohl hin und wieder das Bedürfnis zu tanzen verspürten, war proletarisch-künstlerischer Erfindungsgeist gefragt. Und schon wenig später ein sozialistischer Knochenbrecher im Sechsvierteltakt kreiert, der Lipsi, benannt nach Lipsia, gleich Leipzig, gleich Geburtsstadt Walter Ulbrichts. Denn was Walter Ulbricht macht, hat Musik in sich und Präzision. Die DDR wurde zur ersten sozialistischen Tanzschule auf deutschem Boden und die Gefahr delirierender jugendlicher Rock'n'Roll-Psychopathen schien vorerst gebannt. Zumindest bis zur nächsten dekadenten Erfindung der westlichen Amüsierindustrie. Aus der Amiga-Werbeschallplatte für das April-Angebot 1959. Heute tanzen alle jungen Leute im Lipsi-Schritt, nur noch im Lipsi-Schritt. Heute haben alle jungen Leute den Lipsi gern, der ist modern. Heute Abend ins Tanzlokal, da war es jedes Mal so schön, weil mir dieser Tanz so viel Freude macht, tanz ich die ganze Nacht, aber nur mit dir. Heute tanz. Zu der Zeit hatte nämlich der Ulbricht die Angewohnheit, oder sie hatten die Ansicht, man müsste dem Schlager etwas Sozialistisches entgegensetzen. Damals ist doch auf seine Anregung hin der Lipsi entstanden. Und wir sind alle aufgerufen gewesen, sozialistische Schlager zu schreiben. Ich habe es dann irgendwann probiert und habe gesagt, ich kann das nicht, das Niveau ist mir zu niedrig, darunter komme ich nicht durch. Darum hatte sich auch ein Mann so einfach über Nacht diesen neuen Rhythmus erdacht. Na, sehen Sie, Lipsi scheint gar nicht so schwer zu sein. Versuchen auch Sie diesen neuen Tanz. Sie werden begeistert sein. Schon jetzt erreichen uns zahlreiche Dankschreiben, in denen die verblüffend schnelle Heilung vom sogenannten Rock- und Rollfieber anerkannt wird. Das ist der Versuch gewesen, populäre Musik als Transportmittel für politische Ansichten zu benutzen. Das macht die Produktwerbung ja ebenfalls. Deswegen ist da eine Kongruenz. Und sie wendet sich ja auch an die Empfindung. Und wir waren immer der Meinung, man müsse sich an den Verstand der Leute wenden, aber das auch nicht funktioniert hat. Wahrscheinlich, weil die Gegenstände nicht real genug sind, um die es ging. Zu abstrakt. Ideologie ist keine Seife. Man wollte, dass die Leute zuhören. Dass man also jetzt nicht ein Militärorchester hinsetzt mit Krachbumm, sondern dass man das sehr locker machte und dass ihnen sozusagen der Text mit dieser flotten Melodie verkauft wurde. Du mein Berlin, ja mein Berlin, du bist die Stadt, der unser ganzes Herz gehört. Du mein Berlin, ja mein Berlin, du bist die Stadt, der jeder ewige Treue schwört. Doch West-Berlin, oh West-Berlin, ein Schicksal ist, das den Berlinern nicht behagt. Du bist als Frontstadt nicht zufrieden, dir sei besseres Glück beschieden. Hör zu, was der Berliner sagt. Wenn die Kastanien und der Flieder wieder blühen, ja, dann wird eine freie Stadt aus West-Berlin, dann wird die Frontstadt freie Stadt, die keinen Krieg zu fürchten hat. Wenn die Kastanien und der Flieder wieder blühen. Das sollen die Amis übers große Wasser ziehen. Dann zieht der Friede endlich ein. Und ganz Berlin wird froh und glücklich sein. Das war ja eine Geschichte, die ausging von der Ankündigung Chruschtschows: Wir machen aus West-Berlin eine sogenannte freie Stadt. Die Sowjetunion forderte den Abzug der westlichen Truppen aus West-Berlin und wollte dann West-Berlin sozusagen einkästeln mit der umgebenden DDR. Und da entstand dieses Lied, wenn die Kastanien und der Flieder wieder blühen. Ich kann mich nur entsinnen, es war der 1. Mai 61. Da lief dieses Lied während der Mai-Demonstration, die unter den Linden lang lief und dann über den Lustgarten weg, Tribüne Lustgarten. Da lief dieses Lied sozusagen als Unterhaltung. Und nun hatten die DDR-Oberen angeordnet, dass entlang der damals noch nicht existierenden Grenze riesen Lautsprecher aufgestellt wurden. Und da wurde das Lied in Richtung West-Berlin abgestrahlt. Und gerade zu dieser Zeit hielt der damals regierende Bürgermeister Willy Brandt vor dem Reichstag seine Mai-Rede. Und da donnerten die das Lied rein, wenn die Kastanien und der Flieder wieder blühen. Und da weiß ich noch, dass der Brandt damals sagte, und da kann dieser Schreihals noch so brüllen, das wird nicht sein. Das weiß ich noch wie heute. Der Mai ist gekommen, der Flieder blüht, die Kastanien blühen und West-Berlin ist eine freie Stadt wie vor einem Jahr. Übereifrige Klugschnacker jenseits des Brandenburger Tores. Die haben gesagt, wenn der Flieder wieder blüht, dann wird Berlin etwas ganz anderes sein, als es vorher war. Sie haben den Mund wieder mal zu voll genommen. Sie sollten sich schämen, wenn sie es könnten. Dann zieht der Friede endlich ein und ganz Berlin wird glücklich sein. Und doch, liebe Jugendfreunde, ich kann und will es nicht verschweigen, auch auf die Gefahr hin, dass damit manches Westler-Weltbild vom Osten ins Wanken gerät. Es gab auch Dissidententum im Rundfunk der DDR. Da wurden Dinge produziert, für die der Zensor zu doof, das zwischen den Textzeilen hörende Volk jedoch allemal schlau genug war. Und dass die Texter solcher Systemkritik gleichzeitig Jubellieder verfassten und als inoffizielle Mitarbeiter für die Stadtsicherheit arbeiteten, ist nur vordergründig ein Widerspruch, wie wir gleich sehen und hören werden. Bandmusik, das revolutionäre Arbeiterlied 257. Das Lied von der Eile, aufgenommen am 11. Juni 1958. Komposition André Asriel, Text Heinz Kalau. Das ist kein Agitationslied. Am Klavier André Asriel, es singt Jerry Wolf. Ein Fleisch wächst auf den Weiden, die Schlechte stehen bereit, das Fleisch mit Macht zu zerschneiden. Es hat zum Wachsen nicht Zeit, wenn sie nur nicht solche Eile hätten, wäre es besser für sie. Was sie ohne diese Eile hätten, kriegen sie nie, kriegen sie nie. Bei dem ganzen Text ist es so, dass diese Kampagnentätigkeiten, also man hat immer die Leute angestoßen, ganz toll irgendwas zu machen, dieses übertriebene Eile. Und da waren wir, also ich war der Meinung zu der Zeit, man muss das dem Lauf des Lebens überlassen. Man muss das mit Geduld und mit Zeit, und es soll ja nicht für kurz sein, sondern für, wie ihr sagt, immer für die Ewigkeit. Dann lasst euch doch ein bisschen mehr Zeit. Ja, da hat er sich ein bisschen enttäuscht, der Kollege Heinz Kalau. Eile tat nämlich Not. 40 Jahre sind ja schließlich nicht allzu viel, um Geschichte zu machen. So wurde also weiter gehetzt und kampagniert und als erstes erstmal das Band mit dem Lied von der Eile schnell wieder gelöscht, wie viele andere MDRA-Bänder auch, von denen nun nur noch vergilbte Karteikarten mit dem Vermerk gesperrt oder gelöscht, aber kein einziger Ton erhalten geblieben ist. Gott sei Dank war aber auf den Klassenfeind Verlass. Denn der RIAS, Feindsender Nummer 1, schnitt viele Höhepunkte des deutschen demokratischen Musikschaffens aus der Luft mit. Vom Lied von der Eile allerdings überlebte sogar eine Kopie in Ost-Berlin im Archiv des VEB Deutsche Schallplatte. Nun war es so, dass wir ja immer mit diesen Texten noch durch eine Zensurbremse durchgehen mussten. Und da war es sehr komisch, dass die Autoren, die eigentlich als besonders linientreu galten, dazu zählte beispielsweise Karlau, ich kann mich erinnern, dass auch Wiens dazu zählte, ganz besonders oft von der Zensur verboten wurden, während die schon damals etwas vom Ruche des Ungewöhnlichen oder Unkonventionellen umwehten, eigentlich immer durchkam. Das waren Hax und ich. Es war eigentlich sehr komisch und ich habe das immer als einen besonderen Gag dieses Unternehmens begriffen. Mit Schneider hatte ich wenig zu tun. Schneider hat sich wohl immer ein bisschen mehr an die anderen Leute gehalten, an die Arrivierten. Er selber machte auf mich immer den Eindruck, als ob er ein längst Arrivierter sei. Karlau war eine Zeit lang, obwohl Meister Schüler Brechts eigentlich ein ganz besonders, nun sagen wir, angepasster und linientreuer Autor in diesen Jahren. Wenn das auf Schneider so gewirkt hat und auf andere Leute sicherlich auch, denn er gibt ja nicht nur seine Meinung wieder, als hätte ich einen hohen, angepassten Opportunismus entwickelt, dann mag das in der Öffentlichkeit teilweise so gewesen sein. Das Bedürfnis, mit den Leuten klarzukommen, war in mir da. So, und die frechen Dinger, die man gemacht hat, waren eben in Freundeskreisen bekannt. Später dann allerdings merkte man, dass die Freundeskreise auch bis in die Stasi reichten, ne? Eines Tages tauchten in der Wohnung eines Freundes, in der ich untergeschlüpft war, weil ich durch eine Scheidung keine eigene Wohnung hatte, tauchten zwei Männer auf. Die wiesen sich aus als Mitarbeiter der Staatssicherheit, baten mich an einen Ort, an dem sie mir erklärten, dass sie Texte von mir hätten, die ich geschrieben hätte in der letzten Zeit. Die würden ausreichen, um mir einen Prozess zu machen und mich für 7 Jahre hinter Gitter zu bringen. Und was ich davon halte. Und als ich mich zu verteidigen versuchte, da sagten sie mir, ich solle ihnen doch beweisen, dass das nicht so ist, wie man annimmt, sondern dass ich andere, edlere Gründe gehabt hätte für diese Kritik an dem Sozialismus. Und daraus ergab sich eben ihr Angebot, was sicherlich von vornherein geplant war, ich solle es ihnen beweisen durch Mitarbeit. Ich kann nur sagen, ich habe unter folgenden Umständen eine bestimmte Arbeit gemacht, die, wenn ich ganz frei in meinem Handeln gewesen wäre und nicht unter politischen und gesellschaftlichen Zwängen gelebt hätte, auch unter dem Zwang, Erfolg haben zu wollen. Darf man nicht dabei vergessen. Man wollte Geld verdienen. Man wollte sich einen Beruf machen. Man wollte davon leben und berühmt werden. Wenn all die Zwänge weggefallen wären, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Vielleicht hätte ich Blumen gezüchtet. Band MDAA 1176. Unser Lied. Aufgenommen am 28. Mai 1963, Komposition Wolfgang Lesser, Text Heinz Karlau. Es singt der Mädelchor des Berliner Rundfunks. Was wir für uns erreichen, das macht uns alle reich. Das Ziel für uns das Gleiche ist für uns alle gleich. Für den Sozialismus auf Acker im Fabrik, für das Glück der Menschen in unserer Republik. Chicago, westlich des Brandenburger Tores. Auch bei euch, deutsche Landsleute, regieren die Statthalter eine fremde Zunft. Du bist zu Hause zwischen Ost und West im Niemandsland der Hannover. Und wenn irgendjemand deine Kinder später nach ihrem Vater fragt, werden sie sagen, das war ein Verräter. Wenn sie in der Zone ausharren, bleibt die Zone deutsch. Wenn aber Hunderttausende die Zone verlassen, wird Mitteldeutschland sowjetisch, wenn nicht asiatisch. Günter Deike. Regennacht an der Zonengrenze. Wenn des Nachts der Regen fällt, klopft ans Fenster Trommeltänze, stapft durchs aufgeweichte Feld unserer Streife an die Grenze. Dass kein Feind ins Land eindringt, dass die Züge sicher fahren, dass kein Attentat gelingt, dass die Werke noch nach Jahren unzerstört und herrlich stehen, schützen wir des Volkes Sache. Wenn wir durch den Regen gehen, zieht das Volk mit uns auf Wache. Wir sind wachsam, weil es uns um Glück und Frieden geht. sicher haben nicht zuletzt auch kulturpolitische Überlegungen im musikalisch so aufgeschlossenen Politbüro zur bekannten Entscheidung vom 13. August, dem Mauerbau, geführt. Wer eine solche, von tiefer künstlerischer Sensibilität getragene Maßnahme für einmalig hält, sei aber an dieser Stelle an den seinerzeit sehr angesehenen römischen Kaiser Nero, ebenfalls ein Musikfreund, erinnert. Der Imperator liebte es nämlich, in Amphitheatern zu singen, die Zehntausende von Menschen fassten. Und um dem Publikum einen von jeglicher Ablenkung ungestörten Musikgenuss zu garantieren, gab er die Weisung, sämtliche Ausgänge zu schließen. Das führte im Publikum zu, wie ich finde, unangemessen heftigen Reaktionen. Schwangere Frauen kamen unter dem Geheul des Kaisers nieder, beherzte junge Männer sprangen von den hohen Mauern des Theaters, andere stellten sich tot, um als Leichen aus dem Theater getragen zu werden. Reaktionen, die auch dem Mauerbau folgten. Einen wesentlichen Unterschied gab es freilich. Im Sommer 61 drangen, für viele Außenstehende sicher unverständlich, fesche Lieder aus den fest verrammelten Türen des größten Konzertsaales der Weltgeschichte. Über Nacht war die DDR zwar bei sich, aber eben nicht unbedingt bei Trost. Die Klappe war zu, aber die Affen alles andere als tot. Ich habe gesucht, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten. Ja? Mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Seit etwa 1 Uhr heute Nacht rattern die Pressluftbohrer und bohren einen Graben quer durch die Ebertstraße hier am Brandenburger Tor. Es sind Volkspolizisten in ihrer Arbeitskleidung und auf der anderen Seite des Brandenburger Tors stehen etwa 30 LKWs, die hier die Mannschaften herangebracht haben. Das sind etwa schätzungsweise 50 Uniformierte, die hier das Brandenburger Tor bewachen. Im Schriftstellerheim am Schwielosee bei Ferch machte Urlaub, den August über. Und ich saß dann am Mittag des 13. mit dem Hax auf der Wiese, auf Liegestühlen, wir sonnten uns oder saßen im Schatten der Birken. Und da kam auf die Wiese gefegt so ein Trabi-Jeep von den Kampfgruppen. Ihm entsprangen zwei ältere spitze Männer in diesen Uniformen. Das war der Wolfgang Glässer und der Wolfgang Hohensee. Die kamen auf uns zu und sagten, da seid ihr ja, wir brauchen Lieder, die Grenze ist zu. Und ich habe dieses Klappe zu, Affe tot, endlich lacht das Morgenrot. Den gegeben, ich habe selber mich amüsiert darüber, dass man also mit diesem Refrain durchkommt. Das ist bis zum Schluss das Lied der Kampfgruppen. Im Sommer 61, am 13. August, da schossen wir die Grenze und keiner hat's gewusst. Klappe zu, Affe tot, endlich lacht das Morgenrot. Klappe zu, Affe tot, endlich lacht das Morgenrot. Ich weiß nur, dass ich am 13. August morgens um 6 Uhr von einem Musikredakteur angerufen worden bin. Das war ja ein Sonntag früh. Und ich noch gedacht habe, welcher Wahnsinnige holt mich am Sonntag früh um 6 Uhr aus dem Bett. Und dann hat er gesagt, du musst sofort ins Funkhaus kommen. Es ist was passiert. Er hat mir aber nicht gesagt, was. Und dann habe ich das Radio angeschaltet und dann kam mir alle Viertelstunde diese Mitteilung des Warschauer Paktes, dass nun die Grenzen geschlossen werden und dass die DDR das Grenzregime übernimmt. Und diese so Grenzen dürfen von Bürgern der Deutschen Demokratischen Republik nur noch mit besonderer Genehmigung passiert werden. Das war das Einzige, was ich gewusst habe, am 13. früh um 6. Viele hunderttausend Berliner haben noch geschlafen, die wussten gar nicht, was über sie hereinbrach. An diesem 13. August um 9 Uhr morgens kam die Gisela May und ich weiß jetzt nicht, wer noch dabei war, Armin Müller-Stahl. Und dann wurden wir in ein Auto gesetzt und dann sind wir zur Oberbaumbrücke gefahren und da stand ein großer Anhänger. Auf dem Anhänger stand ein Klavier und vor uns saßen die Soldaten und standen die Panzer auf der Spreewiese da. Da war ja noch keine Mauer und nichts. Und da sind wir vor den Soldaten aufgetreten mit politischen Liedern. Und die Soldaten waren hellen begeistert, dass da am Vormittag schon Künstler da waren, die sich um sie kümmerten. Ich war fast tagtäglich im Funkhaus und habe dort produziert. Fast tagtäglich. Alles Mögliche. Band MDRA 912. Berliner Geschichten. Unser schönes Berlin wird sauber sein. Aufgenommen am 14. August 1961. Komposition Walter Kubitschek, Text Eberhard Fentsch, es singt Karl-Heinz Weichert. Unser schönes Berlin wird sauber sein, denn wir haben den kalten Kriegern am Rhein ihre Menschenfalle verriegelt und mit rotem Wachs versiegelt. Ja, ja, der helle Berliner sagt prima, was reinigt so dufte das Klima. Es ziehen jetzt Ruhe und Frieden ein und sauber, ja sauber wird unsere Hauptstadt sein. Herrschende Kreise der Westmächte und Westdeutschlands haben durch die Schaffung des westdeutschen Separatstaates und des Besatzungsgebietes Westberlin Deutschland gespalten und viele menschliche Beziehungen zerrissen. Was kann menschlicher sein als all das, was hier geschieht und für den Menschen getan wird? So dient der 13. August wahrer Menschlichkeit. Die damaligen Argumentationen von Seiten der Partei haben uns in der ersten Zeit, ich kann also nur von meiner Familie und von meinem engen Bekanntenkreis sprechen, teilweise überzeugt. Als sich dann natürlich später herausstellte, dass dann die Sache ausartete und mehr zu einem Gefängnis wurde für die eigene Bevölkerung, also nicht mehr als Abwehr gegen den Westen gerichtet war, sondern als Einsperrung gegen die eigenen Leute, waren die versuchten Argumentationen dann ohne Erfolg, denn also wir fanden endlich die Mauer schrecklich. Ich habe es als eine wahnsinnige Betäubung erfahren. Ich hatte schon das Gefühl, dass ein Staat, der sich auf diese Weise isoliert, einmauert, seine Bevölkerung einsperrt, eigentlich keine politische Daseinsberechtigung hatte. Willy Brandt, wohl bekannt, wurde weiß wie die Wand. Sonntag früh, morgen rot, Klappe zu, Affe tot. Da sprach der alte Häuptling der Indianer, wild ist der Westen, schwer ist der Beruf. Im zweiten Programm von Radio DDR hören wir nun den Kommentar. Es spricht zu uns Professor Dr. Hermann Ley. Verehrte Hörerinnen und Hörer, das Deutschland Walter Ulbrichts hat eine friedliche, entscheidende Durchbruchsschlacht gegen den Bonner Militarismus und seine Brandtrabanten von Schöneberg gewonnen. Heulen und Zähneklappern herrscht bei den Bonner Militaristen. Sie haben dazu allen Grund. Brandt und seinen Mitläufern bleibt das Geschepper der Freiheitsbimmel. Ich glaube an die Unanfassbarkeit des Stacheldrahts und an die Hürden jedes einzelnen Grenzüberganges. Ich glaube, dass jedem Rowdy von Willy Brandt das gleiche Recht auf Wasser gegeben wurde. Ich, Willy Brandt, verspreche, allen Anpfiffen aus Bonn und der Tyrannei Adenauers keinen Widerstand zu leisten, wo auch immer sie auftreten mögen. So wahr mir Strauß helfe. Martin Wagner, zur Zeit des Mauerbaus Nachrichtenredakteur beim Rundfunk der DDR. Dr. Hermann Ley, Philosophieprofessor und Vorsitzender des Staatlichen Rundfunkkomitees, war zu dieser Zeit zumindest pro forma der maßgebliche Mann, wenn er sicherlich auch von ganz woanders gesteuert wurde. Aber eine Sache hat er sicherlich sehr freiwillig gemacht, dass er mal gefragt wurde, wie weit man denn gehen kann mit der etwas vergröberten Sprache in den Beiträgen. Da hat er seinen fast zu Ende geglühten Kippen zwischen Daumen und Zeigefinger zum Munde führend gesagt, ihr könnt so ja Fatze sagen. Die Arbeiterklasse schafft alles, was der geschichtliche Fortschritt erfordert. Was Walter Ulbricht macht, hat Musik in sich und Präzision. Und gibt es noch der Feinde Schar, sie werden ihr beweisen, das Jahr 2000 wird das Jahr des Kommunismus heißen. Die Klasse gibt uns Kraft und Mut und die Richtung die Partei. Mit Walter Ulbricht kämpft sich gut voran die Straße frei. Das ist ein Krieg. schießt du rüber, schieße ich wieder zurück mit Mitteln der Medien. Und so passierte das. Und da wird Dichtung und Wahrheit sehr durcheinander gerüttelt, weil man sich einfach wehren wollte. Und es gab auch Stimmen, die sagen, Mensch, die haben euch aber Dinger hier dran, habt ihr, könnt ihr denn nicht auch mal so, ohne die große Politik machen zu wollen, einfach so von Mann zu Mann sagen, Mensch, wenn der dir eine runterhaut, ne, dann macht er auch mal sowas. Das sind so die naiven Motivationen gewesen. Rias, das ist die journalistische Gosse. Rias, das ist etwas, was glaubt, es könne die Methoden nordamerikanischer Gangsterbanden auf das Territorium von Leuten übertragen, die weiß Gott selber Manns genug sind, sich ihren Goethe ohne Akzent vorzulesen. Das ist der Pestsumpf des untergehenden Kapitalismus. Goethe hat ihn im Faust gekennzeichnet mit den schönen Worten: Ein Sumpf zieht am Gebirge hin, verpestet alles schon Errungene. Den faulen Pfuhl auch abzuziehen, das Letzte wär das höchst Errungene. Dieser Pesthauch aus dem kapitalistischen Sumpf dringt von Westdeutschland auch über die Grenzen der Deutschen Demokratischen Republik. Manche Leute wünschen das sogar. Und deshalb können wir nicht sagen, dass der Mensch an sich gut, dass jeder Deutsche unser Bruder sei, unter den Bedingungen des Kampfes zwischen Imperialismus und Sozialismus in Deutschland sind eben nicht alle Deutschen gleich und sind auch nicht alle Deutschen Brüder. Berlin spricht zur Zone. Denken wir doch daran, dass Rias und Senderfreies Berlin NATO-Sender sind, die das Christentum benutzen, unterstützt nicht um eine menschenfeindliche Politik zu machen. Die Erzeugnisse ihrer gleichgeschalteten Presse kauft. Sie arbeiten die Sendungen der westlichen Rundfunkstation. Haben Sie noch nie bedacht, dort erhaltet ihr ein wahres, objektives und nicht entstelltes Bild des Zeitgeschehens. Tod etabliert wird. Und es ist gleich, ob Sie dann ein Symphoniekonzert betreuen oder irgendeine der Sendungen von dem Sorgen. Lassen Sie uns sorgen, dass die Verschwörerbande vom Deutschlandfunk. Meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer, liebe Hörer in der Zone. Sondern möglichst verehrte Hörerinnen und Hörer, spricht. Der imaginäre Hörer, der saß im Osten und auch im Westen. Der saß nirgendwo außer in meinem eigenen Kopf. Wir hatten nur ein einziges wirklich getreues Hörerpublikum. Das waren die politischen Redakteure in den Redaktionen der anderen Seite. Der Kalte Krieg im Äther ist von Beginn an vom Osten verloren gewesen. So, nun waren ja also viele prima Musiken zu hören und einige von Ihnen, nehme ich an, werden jetzt da sitzen. Ja, nehmen Sie sich ruhig die Zeit, sich kurz zu mustern, werden jetzt wahrscheinlich mit faltiger Stirn, runtergezogenen Mundwinkel, vorwurfsvollem Blick und erhobenen Zeigefinger vor Ihrem Radiogerät sitzen. Insbesondere an die Autofahrer unter Ihnen muss jetzt die nachdrückliche Bitte ergehen, doch bitte wieder ans Lenkrad zu greifen. Muss das so sein oder geht's vielleicht auch anders? Ich denke ja, man kann beim Hören dieser Lieder auch seinen Spaß haben, denn auf groteske Weise leitete das so nicht vorhergesagte Absterben des Staates DDR, zumindest für mich, eine Wiedergeburt komischer und seltsamer Musiken jenseits aller staatsbürgerlichen Belehrung ein. Erst heute existiert die Chance, sich diese Lieder wirklich anzuhören und sich auch mit ihnen heiter von der Vergangenheit zu verabschieden. Denn manchmal haben auch böse Buben lustige Lieder. Sie hörten Die Hofsänger. Das ist ein ganz guter Titel, finde ich. Hits für Schweine, Sputniks, Mauerbau von Markus Heumann. Hofsänger ist gut. Hofsänger ist gut. In gewisser Hinsicht stimmt er. Durch unsere Sendung führten Walter Ulbricht. Freundschaft. Und Jürgen Kuttner. Ja, war eine prima Sendung. Ton und Technik Daniel Velasco und Mechthild Austermann. Hofsänger. Dass also die, die das gemacht haben, sagen mal am Hofe, wenn der Ulbricht am Thron saß, die ihm gemäßen Lieder vorgesungen haben. Nein, das kann ich nicht sagen. Regieassistenz Isabel Gronack-Walz. Regie Hein Brühl. Ich bin der Meinung, dass die Kunst genauso nach Brot geht, wie alles geht nach Brot. Redaktion Gisela Korwes. Wir hätten uns natürlich lieber als die Hofsänger im Sinne von Heinrich Zille verstanden, aber in Wahrheit waren wir wohl eher die Hofsänger von Walter Ulbricht. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.